Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um die norddeutsche Tracht gehen, denn heute habe ich die Möglichkeit, Ihnen zu sagen, es gibt bald einen Kulturabend und der geht um Hamburg und Norddeutschland und dazu gehört auch die Gegend um Hannover, der mein Vater entstammt und das ist mein sozusagen mein Heritage. Und vor Jahren, um 2010, entdeckte ich dort die wunderschöne Tracht, die Schaumburger Tracht. Und Bückeburg und Lindhorst waren die kleinen Orte. Und Sophie Mensching war eine Trachtenmutter, die mir all dies sehr nahe brachte. Auch Frau Claude, von der die Rede sein wird, die eine Stadtführerin war und immer Tracht trug. Die Schaumburger Braut hatte 15 verschiedene Trachten, die sie in die Ehe einbrachte. Und ich habe das große Glück, einige dieser Trachten mit nach Amerika bringen zu können, beziehungsweise dort führe ich sie immer mal vor. Und in diesem Falle auch bei diesem Kulturabend, der mir jetzt bevorsteht und natürlich bei dem ich eine der Trachten auf jeden Fall zeige, indem ich sie anziehe. Das fängt bei Hut und Handschuhen an und endet bei den wunderschönen roten Röcken und Lagen darunter und darüber. Und das werden wir Ihnen heute in der Sendung erklären. Zu diesem Kulturabend möchte ich sagen, dass man sich wirklich große Gedanken gemacht hat. Das ist jetzt der vierte solche Kulturabend der German American Society Pinellas. Und sie haben sich ausgesucht Hamburg und Norddeutschland und haben ein Menü zusammengestellt. Und das erzähle ich Ihnen jetzt. Und zwar ist das Kassler und Pinkel. Das sind also Würste, denn man sagt Pinkel und Grünkohl und frischen Grünkohl, Salzkartoffeln und zum Nachtisch gibt es natürlich rote Grütze mit Vanillesoße. So, und zu diesem wunderbaren Menü gibt es auch einige Videos und einige Bilder, vielleicht auch Bilder, die ich dazu beigesteuert habe von der Schaumburger Tracht, die ich bei großen Heritage-Festen der United German American Society Florida, der wir als Club auch angehören, der Cultural Center for German Language, den ich leite, und eben auch die German American Society Pinellas angehören. Und ich habe das große Glück, auch im Vorstand dieser United German American Society Florida zu sein und gewesen zu sein. So, und jetzt möchten wir Ihnen viel Freude bei einer Sendung, die ich immer mal wieder bringe und die wir jetzt wiederholen, um die Schaumburger Tracht näher zu erklären und in unserem Blog Ihnen auch Bilder davon zu zeigen. Also schauen Sie dort rein und freuen Sie sich auf verschiedene Kulturabende. Dazu muss man Mitglied sein der German American Society Pinellas. Aber Sie können natürlich auch selber sich ein bisschen schlau machen über Norddeutschland. Wir haben auch einige Sendungen aus Hamburg. Wir haben einige Interviews, zum Beispiel Corny Littmann. Wenn Sie den bei uns in der Suchmaschine schauen, dann können Sie ihn auch im Blog finden und unsere Sendung, unser Interview mit ihm dazu. Und ich hoffe, dass ich auch demnächst einmal in die Elbphilharmonie finde. Das ist doch das wunderschöne neue Opern- bzw. Konzerthaus in Hamburg, direkt im Hafen. Und jetzt möchte ich Ihnen, wie gesagt, diese Sendung bringen. Sie stammt von 2019 und da geht es, wie gesagt, um die Schaumburger Tracht. Und das möchten wir Ihnen heute im Vorfeld dieses Kulturabends, wo ich mal wieder Tracht tragen kann, zeigen. Und vielleicht sehen Sie dann auch Bilder in unserem Blog von dem Auftritt sozusagen, denn diese Trachten mit den großen weißen Krinolinkragen und den schönen roten Röcken, das ist sehr ungewöhnlich und viele fragen dann, wo stammt denn diese Tracht her? Denn sie wissen es einfach nicht. Es ist eine Tracht, die 2010 übrigens zur schönsten Tracht in Deutschland gekürt wurde, sodass sie also auch regional und beim Münchner Oktoberfest zu sehen ist, wenn es Trachtenumzüge gibt. Tragen und im Auto vor allem tragen kann man sie leider nicht mehr, denn die Hüte sind sehr breit und nicht auf die Innenarchitektur eines Autos ausgerichtet. Jedenfalls nicht mehr. Sie kommt eher aus dem 19. Jahrhundert, wo die Damen sich aufreiten, wenn der Kaiser in die Stadt ritt. So jedenfalls sagte meine Großmutter, die in Rinteln gebürtig und auch dort ansässig war, bis sie dann heiratete und 1928 nach Wiesbaden umzog. Und jetzt möchte ich Ihnen, wie gesagt, viel Freude bei der heutigen Sendung wünschen. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Und ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen. Heute ist der 10. März 2019 und heute geht es um das German Heritage Fest, das es jedes Jahr einmal gibt und das immer im Frühjahr stattfindet. Und da geht es natürlich um ein Stipendium für jemanden, der Deutsch lernt bzw. mehr lernen möchte. Und das gibt die German American Society of Florida für diejenigen, die sich um das deutsche Heritage bemühen. Und hierzu gibt es ein großes Fest, wo alle Clubs in Florida, alle Deutschclubs zusammenkommen. Und dieses Fest mache ich seit Jahren mit und bringe hier die deutschen Trachten ein. Eine sehr schöne, kulturverbundene Absicht, nämlich man möchte auch den Deutschen, die hier sind, einmal zeigen, was in Deutschland alles an Kleidervielfalt, besonders im 19. Jahrhundert, getragen wurde. Es waren meist die reichen Bauerntöchter und diese Trachten wurden von Tochter bzw. von Mutter zu Tochter weitervererbt. Und heute liegen sie oft in Kisten und gibt sie weiter. Man gibt sie weiter an Sophie Mensching, die Trachtenmutter in der Rintelner Gegend, wenn man aus dieser Gegend stammt. Und mein Vater wurde dort 1918 geboren und so entdeckte ich diese Tracht vor einigen vielen Jahren. Wenn ich vor 2010, um deutsche Trachten zu zeigen, zunächst einen 2 Pfund schweren Schwarzwälder Hut mit roten Bommeln und die dazugehörige schwarze Tracht trug, dann um die Tracht der Heimat meiner Familie. Mein Vater wurde 1918, wie gesagt, in Rinteln bei Hannover geboren und seine Mutter, also meine Großmutter, erinnerte sich noch an die schönen schwarz behüteten Schaumburgerinnen, die sich stolz vor dem Kaiser aufreihten und eben diese Tracht trugen, die Schaumburger Tracht. Zunächst die im dortigen Heimatmuseum ausgestellte und von mir fürs Fest 2012 nachgenähte Schaumburger Hochzeitstracht trug ich. So trug ich dann ein Jahr später eine Lindhorster oder Bückeburger Tracht, denn Teile hiervon wurden mir von 2 Damen, der Stadtführerin Inge Kloth und einer alten Bekannten meines Vaters, Frau Gerda Reit, großzügig ausfindig gemacht und für meine Auslandszwecke, nämlich die des Vorzeigens der deutschen Trachten, zusammengestellt. Damals kannte ich die Schaumburger Trachtenmutter Sophie Mensching noch nicht und konnte natürlich also nicht wissen, was für Schätze bei Sophie lagen und auch von Liebhaber zu Liebhaber weitergegeben werden konnten. Ein Anfang war aber gemacht. Inzwischen habe ich viel mehr Originalteile mit nach Florida gebracht. 2 Bückeburger Hauben und 1 aus Lindhorst und 6 rote Röcke. Und jedes Jahr trage ich einige Freiwillige helfen mir dabei, diese bildschöne Schaumburger Tracht und sie zeigen sie ebenfalls. Die Schaumburger Braut brauchte zum Beispiel 15 verschiedene Trachten in ihrer Ehe und brachte diese mit in die Ehe ein, für jedes Lebensereignis eine Tracht. Die wunderschöne mit weißer Seide bestickte schwarze Seidenschürze, die perlendurchwirkten, armbedeckten sogenannten Handschen, der bestickte Halsschmuck zum Kragen und die silberne Halsschmuckschnalle sind wunderbare Teile dieser Tracht. Eine Freundin arbeitete daran, eine runde, silberfarbene Brustschnalle nachzuarbeiten und eine große Herausforderung natürlich für sie, die das Metallarbeiten zwar kann, aber das war für sie auch sehr neu. Und ganz neu natürlich ist diese Bernsteinkette mit dem verzierten Halsschmuck. Ich besitze solche schönen Bernsteine leider nicht, aber natürlich diese Schnalle, die brachte mir auch Frau Claude und das war für mich eine ganz, ganz große Freude. Hören Sie meine Beschreibung der Tracht vom letzten Jahr und vielleicht sind Sie dabei, wenn wir dieses Jahr mit Hunderten von Deutsch-Amerikanern dieses Mal in Castleberry bei Orlando zusammen feiern. Und das ist natürlich in Westflorida und wir sehen uns hoffentlich dort an diesem Tag wieder, wenn Sie diese Sendung dann eingestellt bekommen. Trachten sind die regionalen, täglichen und Hochzeits- und Sonntagskleidung der Männer und Frauen. Sie werden heute nur noch selten aus den Truhen und Speichern geholt und es gibt noch eine Handvoll von Vereinen in jeder Gegend, die sich darum bemühen, dieses Originalstück anzuziehen, dieses Kulturgut, dieses alte aufrechtzuerhalten. Das ist sehr unbequem oft, wenn man daran denkt, wie leger wir heutzutage herumlaufen. Aber es ist natürlich fantastisch, wenn es sie noch gibt, diese Trachten. Und kein Wunder, dass man heute die Trachten nicht mehr hervorholt, braucht es doch zum Teil Stunden, alles anzuziehen, was dazu gehört. Dies führen Mitglieder von Trachtengruppen als Teil ihrer Geschichte vor und es gibt inzwischen im Internet solche Informationen oder reiche Informationen in Wort und Bild. Und so habe ich auch einen großen Teil meiner Informationen zunächst einmal im Internet gefunden und später erst hatte ich das große Glück, um Menschen zu treffen, die sich damit wirklich liebevoll und eingehend beschäftigen und auch diese Trachten wieder flott machen, beziehungsweise sie dann auch wieder tragbar machen. Und es gibt inzwischen auch bei meinen Recherchen viele Bilder und auch einen Hut, den Schwarzwaldhut, den ich dann fand, den ich mir borgen konnte von einer Dame in einem der Deutschclubs. Meine Rolle als Fahnenträger beim German Heritage Fest 2011 nahm ich also sehr wahr und zwar mit einem Schwarzwaldhut, den Sie auf unserer Webseite auch im Blog sehen können. Es galt damals, die baden-württembergische Fahne zu tragen und hierzu gehörte ein passender Gutacher, Hut und natürlich die Tracht dazu. Diese Tracht ist schwarz und der Hut hat rote Bommeln, aber das hat etwas ganz Besonderes auf sich, denn es gibt auch einen mit schwarzen Bommeln und die schwarzen Bommeln sind für die verheirateten Frauen. Und dieser ist derjenige, der die meisten mit dem Schwarzwald verbinden. Das heißt, dieser rote Hut, nämlich ein Strohhut mit großen roten Wolkenquasten, eigentlich Kugeln. Bei meinem Trachtenabenteuer lernte ich, dass man hierzu eine weiße Bluse trägt, dazu einen schwarzen Wollrock mit weißem Unterrock und weiße Strümpfe und schwarze Schuhe. Da ich Trachtenkleidung sammle, hatte ich den Rock und die Bluse und fand dann einen im Second-Hand-Laden in Florida noch mehr dazu, und zwar eine kleine mit Rosen bestickte schwarze Samtweste. Und das ist natürlich alles etwas, was man dazu finden muss. Manchmal klappt es und manchmal muss man noch lange, lange suchen oder man kann im Internet so dies und das auch finden. Ich fand, wie gesagt, die Weste und sie musste hochgeschlossen sein und genau so fand ich sie durch Zufall. Als ich dann den geborgten Hut in Orlando in Empfang nahm, staunte ich über die Schwere dieses Huts, denn er war mit Gips verstärkt, sodass die vielen roten Bommeln fast Kugeln gut saßen. Und da der Hut etwas zu klein war, musste ich ihn gut mit dem schwarzen Bindeschleifen um mein Kinn befestigen, damit die 4 Pfund auf meinem Kopf blieben. Denn so viel wiegt so ein Schwarzwaldhut. Auch erfuhr ich, dass es 14 Kugeln im Ganzen sind, die da auf dem Hut befestigt sind, und zwar 14 so viele Jahre, wie die Jungfräulichkeit dauert. Und das können Sie sich natürlich selber ausrechnen, dass das ein deutscher Brauch, der schon fast 100 Jahre alt ist sehr interessant. Eine verheiratete Guttacherin trägt eben keine roten, sondern schwarze Bommeln auf dem Hut, womit ich mich hätte abfinden müssen. Die Farbenpracht bei den Schwarzwälderinnen bereits mit dem Verlust der Jungfräulichkeit vorbei. Aber ich war ja weder Schwarzwälderin, noch gab ich es zum hübschen roten Hut eine Alternative für mich. Das heißt, ich musste natürlich diesen Hut tragen, einfach weil er existierte und in Florida in einem der Vereine war. Wenn Sie sich jetzt erst einschalten oder ein bisschen vorgespult haben, ich rate Ihnen, den ersten Teil, den sehr interessanten, auch mitzuhören. Ich bin Susanne Nielsen und erzähle Ihnen über Trachten. Ich werde Sie hoffentlich auch persönlich kennenlernen bei diesem Heritage Fest hier in Florida. Im Jahre 2019 sind wir bereits und es geht wieder um die schönen Trachten, die ich präsentieren kann, die ich präsentieren darf während dieses schönen German Heritage Festes. Die Trachten der Frauen im Rintelner Raum bzw. im Raum Schaumburg bei Hannover sind die farbenfroheren, aber es gibt viele Regeln und das hat mit den Farben zu tun. Ist ein Trauerfall in der Familie und dies gilt natürlich überall, so dauert es 3 Jahre, bis die Frau wieder farbenfrohe Kleidung anziehen darf. So zumindest wird es von einer Schaumburger Trachtenträgerin erzählt. Und aus dieser Gegend stammt mein Vater und seine Familie, nämlich aus Rinteln. Nach meinem Ausflug in die Trachtenwelt des Schwarzwaldes beschloss ich, der eigenen Familiengeschichte nachzugehen und besuchte im Sommer, das war 2011/12, zum zweiten Mal die Heimatstadt meines Vaters, Rinteln an der Weser. Früher war es Hessen, heute gehört die Stadt zu Niedersachsen. Dort fand ich im Heimatmuseum viele Fotos der dortigen Trachten und fand diese wunderschön. Ich kaufte einen originalroten Schaumburger Trachtenrock, der aus dicker roter Wolle besteht und einen grünen Samtbesatz hatte. Damals flog ich nach Florida zurück und nun begann die Suche nach geeigneten Materialien und der richtigen Form der Schaumburger Tracht. Ich bekam Hilfe der Chefredakteurin von Das Fenster, Susanne Petermann damals, die früher für mich einen Brief in ihrer Zeitschrift Das Fenster setzte, womit eine wahre Tür geöffnet war. Denn nun bekam ich eine Reihe von interessanten E-Mails und Briefen, alles Leserinnen, die sich besonders eingehend mit Trachten befassen. Besonders mit der Schaumburger Tracht, die in Lagen und Lagen für mich als Florida-Ansässige eine Herausforderung war. Eine Dame sandte mir eine Fotoreihe, die sie für mich mit jedem zu dieser Tracht gehörigen Kleidungs- und Schmuckstücke liebevoll auf eine Schaufensterpuppe drapiert und einzeln fotografiert hatte. Nun hieß es, sich durch die vielen Lagen dieser Tracht durchzuarbeiten. Zuerst gab es ein weißes Baumwollunterkleid, manchmal schon mit dem weit gerafften Kragen daran. Oft ist der Kragen aber separat und wird ganz zum Schluss schön gestärkt zu oberst getragen und aufgesetzt. Dann kommt ein rotes ärmelloses Unterkleid, das mit schwarzen Borten besetzt ist. Dann kommt der rote Rock und die blaue Jacke mit kurzen Ärmeln, unter denen die weißen Ärmelspitzen der Blusen hervorschauen. Die Ärmel sind mit der gleichen Samtborte besetzt wie der rote Rock. Die Unterarme wurden von Stulpen, die gestrickt oder aus bunten Borten quergestreift genäht waren, bedeckt. Unter der Jacke ist eine dunkle Weste, deren Leibchen mit der Samtborte wie beim Rock besetzt ist. Wenn man die Sonntagstracht trägt, so gibt es hierzu über der Vorderseite des Rocks nun eine über- und überbestickte Seiden- oder früher auch gewachste Leinenschürze und sodann kommt über die Schultern ein kleines Cape, eine Art Pelerine, die mit kleinen Quasten abgesetzt ist. Darüber kommt der gestärkte weiße Spitzenkragen, ganz zum Schluss. Dann gibt es auf der Brust noch eine große runde Silbernadel, die man zur Hochzeit bekommt. Diese ist mit einem Schild oder einem Schild ähnlich, denn die bedeckt viel mit ihrem etwa 10 cm Durchmesser. Um den Hals bindet man zunächst eine Art Krawatte, deren zwei Enden reich bestickt sind. Hierüber legt man einen schweren Bernsteinschmuck. Dicke Bernsteinkugeln ca. 5 cm und zuvorderst eine Silbernadel, viereckig, und daneben zwei viereckig bestickte Elemente. Vieles ist davon geerbt, vom Rock bis zur Halskette aus Silber und schwerem Bernstein, alles wichtige Teile der Schaumburger Tracht. Oft wurde auch ebenso etwas für zur Ehe gegeben und da hatte man dann ganz besonders interessante Hochzeitsgeschenke, die halt mit dieser Tracht einhergingen. Die Halskette war etwas ganz Besonderes und wurde speziell für die jeweilige Hochzeit hergestellt. Dieser Schmuck und diese Handschen, alles bedeckte die Braut ganz züchtig und zeigte auch allen, wie reich sie war. Denn das war ganz besonders wichtig, gerade in den Bauernfamilien vom 19. Jahrhundert. Wenn man die Braut ist, so ist alles sehr bunt, vor allem auch sehr rot. Auch ist die Schürze der Braut nicht ein Stück Seidenstoff, sondern besteht aus vielen Brokatstreifen, die mit Spiegeln gegen den bösen Blick, so ein mittelalterlicher Brauch, und Fransen und Borten aus Gold längs und quer umrandet und verziert sind. Solche Bänder trägt die Braut ebenso als Verlängerung des Kopfputzes unter der großen roten Haube. Es gibt auch Bräute, Es gibt auch Bräute, deren Kronenkranz aus Seidenblumen besteht. Der Kopfputz ist wieder in Braut- und Brautjungferkranz und verheiratete Frau unterteilt, die zieht keinen Kranz auf. Und die Braut trägt eine Art Krone rot mit vielen, vielen Glaskugeln besetzt, wenn man an das Original zurückgeht. Und heutzutage ist es aus Plastikkugeln oder, wie ich es gemacht habe, aus Bommeln, aus kleinen. Und einem Häubchen, dem Kranzdeckel, aus Seidenband als oberstem Abschluss. Und die Kopfbedeckung der verheirateten Frau ist natürlich wieder ganz schwarz, obwohl es hoch und spitz mit einem Brokatabschluss aus Gold in der Krone dieser Kopfbedeckung ist. Ein dickes Seidenband umschließt das Gesicht bis zum Kinn. Dies ist nur ein Beispiel für die vielen Kleidungsstücke, die man im Norden Deutschlands trägt. Es variiert von Region zu Region, ja sogar von Dorf zu Dorf. Aber man hat 2010 die Schaumburger Tracht zur Tracht des Jahres gekrönt. Sie ist einfach wunderschön. Wenn Sie nun im März, in diesem Falle am 10. März 2019, beim Deutschen Heritage Fest in Castleberry dabei sind, so hoffe ich, dass Sie sowohl die Schwarzwaldtracht als auch die Schaumburger Tracht erleben werden. Mein Ziel ist es, mehr und mehr Frauen und Männer für die deutschen Trachten zu begeistern. Die Trachtentanzgruppen tragen vorwiegend Egerländertracht und hierbei kosten allein die Mieder schon über $300. Da bleibt man natürlich seiner Gruppe und der Tracht der Gruppe treu. So hoffen wir, dass wir weiter vervollständigen können, was wir an Schaumburger Trachten haben. Bei der diesjährigen Veranstaltung weiterhin viel Freude und Bewunderer findet, die sich vielleicht die Tracht der eigenen Gegend in Deutschland näher betrachten wollen. Das ist ja auch etwas. Entdecken Sie Ihre eigene Gegend, Ihre eigene Tracht. So, ich hoffe, Sie hatten Freude an unserer kleinen Besprechung der Schaumburger Tracht. Wie gesagt, 15 verschiedene Trachten. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine reiche Aussteuer war, die die Schaumburger Braut mit in die Ehe brachte. Sie durfte allerdings auch nicht weiter als die Kirchturmläuten hören können. Heiraten. Das heißt, man blieb im Dorf, in den kleinen Dörfern Lindhorst, Bückeburg und Umgebung. Und vor allem war es natürlich sehr, sehr interessant, wenn man diese vielen schönen Kleider dann zur Kirche oder zu allen möglichen Festen tragen konnte. Und natürlich die schönen roten Röcke. Wenn Sie einmal im Internet schauen, es gibt auch Tanzende solcher Gruppen aus der Schaumburger Gegend. Und da werden die Damen recht hochgewirbelt in die Luft. Im Kreise dreht man sich und die Damen fliegen dann nach außen. Man muss sie gut festhalten. Und wie gesagt, das ist eine recht schwere Tracht, angefangen vom Hut bis zu den Füßen, den schwarz bekleideten in geschlossenen Schuhen. Das ist ganz, ganz wichtig, wurde mir erklärt. Und keine Locke darf unter dem schönen Häubchen, unter der Haube hervorschauen. Also, vielleicht ist es für Sie auch mal ganz interessant, in Regionen reinzuschauen und sich die Trachten anzuschauen. Die Schaumburger Tracht gibt es in verschiedenen Teilen der Welt, zum Beispiel auch im Schaumburg Chicago, Illinois, denn dort ist eine Partnerstadt für Schaumburg in Deutschland. Und dorthin wurde auch eine dieser schönen Trachten vor nicht zu langen Jahren geschenkt. Dazu dürfen wir uns bei Anne Kurt bedanken, die das dann darüber gebracht hat in ihrer deutsch-amerikanischen Rolle der Zuträgerin. Und Sophie Mensching natürlich muss ein ganz großes Dankeschön gebühren, denn sie hat mich mit der Tracht bekannt gemacht und mit den roten Röcken, ihrem Buch darüber, das sehr, sehr Interessantes erzählt. Vielleicht finden Sie mal nach Rinteln, vielleicht finden Sie mal nach Bückeburg und Lindhorst und vielleicht treffen Sie auf Sophie Mensching. Wir haben einen Kaffeenachmittag, den ich immer mal wieder bringe, da können Sie auch nachschauen und da geht es eben auch um die Schaumburger Tracht und da waren eine ganze Menge Damen unterwegs bei Frau Mensching zu Hause und haben sich das angeschaut, wie auch ich, und sich darüber unterhalten. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche, ein schönes Wochenende und bleiben Sie schön gesund, seien Sie nett zueinander. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und bye bye. Und das von mir, Susanne Nielsen, und unserem Produzenten Bill Davidson. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com.